Menschen gibt's, man glaubt es kaum, die können immer schimpfen. Ich meine nur, man sollte sie gegen diese Krankheit impfen. Oder schickt sie einfach mal wochenlang auf Kur. Dann hätten wir in dieser Zeit doch endlich uns geholt. Weg doch vor eurer Tür, ich weiß, dann hättet ihr ja mit euch selbst die allergrößte Plage. Weg doch vor eurer Tür, vergesst doch Neid und Gier, dann wär die Welt für uns gleich doppelt schön. Manch einer trifft sich so zum Tratsch, er weiß nicht zu erzählen. Da muss man nur, das ist doch klar, ein gutes Opfer wählen. Zum Schimpfen gibt's ja immer was und sucht man halt danach. Und gibt es deshalb manches Mal dann auch nen schönen Krach. Weg doch vor eurer Tür, ich glaub, dann hättet ihr genug zum Schimpfen und genug zum Jagen. Weg doch vor eurer Tür, nicht jeder ist wie ihr, nicht jeder handelt, wie es euch gefällt. Weg doch vor eurer Tür.